Konformes Handeln beruht häufig nicht etwa auf tatsächlich geteilten Überzeugungen, sondern auf einem verinnerlichten Gruppenzwang. Unsere moralische Identität ist uns so wichtig, dass wir anderen nicht nur unsere Gesinnung, sondern auch unsere Gruppenzugehörigkeit unmissverständlich mitteilen wollen. Das bringt einen autoritären Konservativen, der nichts gegen Ausländer hat, genauso in Bedrängnis wie einen Linken, der unkontrollierte Einwanderung für problematisch hält. Unser Hang zur moralischen Vereindeutigung schließt auch ein, dass wir jede moralische Frage sofort klar entscheiden wollen und uns oft nicht die Mühe machen, die Komplexität eines Problems anzuerkennen oder verschiedene Aspekte gegeneinander abzuwägen. Das Schweigen zu brechen ist in kleineren Gruppen leichter und auch erleichternd. Man ist oft überrascht, dass die anderen inhaltlich nicht so weit entfernt liegen. So erklärt sich, warum öffentliche Aufregungsdiskurse irgendwann kippen. Haben sich genug Kritiker auf der Gegenseite gefunden, trauen sie sich, ihre Meinung öffentlich zu bekunden. Für den verinnerlichten Gruppenzwang finden sich verschiedene empirische Belege. So fällen Personen in einem Versuch radikalere Urteile zu politischen Themen, wenn man sie zuvor an ihre Parteizugehörigkeit erinnert hatte, obwohl gar keine Gruppenmitglieder in der Nähe waren. Der Studie Hidden Tribes zufolge, die aktuelle Polarisierung in den USA untersucht, empfinden nicht etwa die strenggläubigen Konservativen, denen Loyalität traditionell besonders wichtig ist, den stärksten Gruppenzwang, sondern vielmehr die progressiven Aktivisten, ganz links auf dem politischen Spektrum. Von ihnen verspüren 42% einen starken Konformitätsdruck innerhalb ihres Lagers, während der Durchschnitt aller Gruppen bei nur 29% liegt.